Zum neuen Jahrzehnt 106/2017 richtete der Generalverband der China-Koreaner am 1. Januar einen Glückwunschbrief an den verehrten Marschall Kim Jong-un. Darin hieß es, im letzten Jahr hat die TVRK als ein politisch und ideologisch starkes Land im festen Zusammenschluss eine unbesiegbare Militärmacht, einmaliges jugendstarkes Land, Atomstaat im Osten und ein starkes Land im Bereich des Weltraums die Würde und Macht der Nation demonstriert und beim Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates Wunder und Großtaten vollbracht. Das ist der Führung des verehrten Marschalls Kim Jong-un zu verdanken, der unvergleichliche, herausragende politische Fähigkeit, außergewöhnliche Weisheit und edle Volksliebe als Natur besitzt. Der verehrte Marschall Kim Jong-un ist oberster Führer der koreanischen revolutionären Sache, den 80 Millionen Landsleute mit einem Herzen hochachten und die große Sonne der Nation für ihr Schicksal und ihre Zukunft. Alle China-Koreaner werden sich die große Liebe des Marschalls und sein großes Vertrauen, die mit dem Zeitvergehen größer werden, tief im Herzen einprägen und sich darum bemühen, sich zu stärken des Kretos und Willens dazu zu entwickeln, die trotz allen harten Schwierigkeiten und Prüfungen nur dem Marschall folgen. Im Brief wünschte man für das endlose Gedeihen des starken Landes von Baekdusan und seine helle Zukunft, für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und die Verstärkung und Weiterentwicklung der Bewegung der China-Koreaner, dem verehrten Marschall Kim Jong-un, oberstem Lenker der koreanischen Nation und gütigem Vater der Auslandskoreaner von ganzem Herzen wohl ergehen.